In Palenque hat alles begonnen. Palenque war die erste Maya-Stadt, die entdeckt wurde. Es war auch das erste Maya-Zentrum der klassischen Epoche, das begann, die Stelen mit den Glyphentexten zur Erde hin umzustoßen. Die ersten Untersuchungen der Ruinen in den 80er Jahren des 18. Jahrhunderts fanden auf Veranlassung der spanischen Kolonialbehörde statt. Die Epoche der Pioniere begann. Die Existenz dieser Steinhäuser war in der Umgebung von Santo Domingo de Palenque nie verborgen gewesen. Aber jahrhundertelang hatte dem niemand besondere Aufmerksamkeit geschenkt. Die Pioniere. Del Rio, 1787. Aktiver Offizier der Art. Kenntnisreicher Antiquitätensammler. Die Pracht der unbekannten Kultur erschlägt ihn. Erwähnt als großen Verlust, dass von den ursprünglich 80 Inschriftentafeln nur noch 24 erhalten sind. Galindo, 1831. Politischer Abenteurer. Verfrachtet unter anderem 4 der Tafeln aus dem Tempel der Inschriften zur Royal Society nach London. Hält die Maya für die älteste der 6 Rassen der Menschheit und die Wiege aller Kultur. Waldeck, 1833. Sympathischer Hochstapler. Beklagt sich bei den Behörden über die Zerstörung der Ornamente, das Herausbrechen von Figuren, den Diebstahl von Gegenständen. Ihm selbst wird später der Vorwurf gemacht, er habe sich wie ein Vandale benommen. Und überall malte er den tapirschneuzigen Regenschacks lange Elefantenrüssel hin für seine Theorie. Stevens, 1843. Reisender Spekulant in Eisenbahnbau und Antiquitäten. Will nach dem günstigen Kauf von Copan für $50 Palenque für $1,500 erwerben, um es abzutragen und in den Vereinigten Staaten wieder aufzubauen. Ist der mexikanischen Gesetze wegen sogar bereit, eine schöne Palenques zu ehelichen, doch findet sich dann zwischen zweien und die Sache zerschlägt sich. Dafür hält er sich an kleineren Objekten schadlos, die fast alle ein paar Jahre später in Catherwoods Panorama in New York durch einen Brand zerstört werden. Aber Catherwood hat die getreuesten Zeichnungen der Maya-Kunst hinterlassen, hat nicht die Asymmetrien der Darstellungen beseitigt wie seine Vorgänger, hat die Ornamente so wiedergegeben, wie sie sind. Seine Vorgänger waren offenbar der wuchernden Ornamentik und der überquellenden Vielfalt der Bilder nicht gewachsen. An den verschiedenen Abbildungen der Kreuztafel ist es gut zu sehen. 8 Ziertorten ähnliche Gebilde anstelle von über 100 Glyphen. Der vor Federschmuck kaum erkennbare Quetzal, ein schlichter Gockel. Die beiden Opferpriester zur Seite des Kreuzes, 2 schwachsinnige Zuckerbäcker mit einem Marzipanschweinchen auf dem Arm. Catherwood arbeitete ganz professionell, teilte seine Blätter in Planquadrate ein und benutzte die Kamera Lucida, die das Bild des Objektes aufs Papier projizierte. Catherwood war sich seit Copan sogar des Problems bewusst. Er schaffte den Ausdruck der Figuren und Objekte nicht. Seine Mittel erlaubten ihm, lineare Elemente der Komposition wiederzugeben. Den Ausdruck der Figuren und die Profile der Facialglyphen hat er nie getroffen. Bei den Facialglyphen rettet er sich, wo immer es geht, in eine Art grimmige Maske, exotisch aufgeputzt. Alle anderen sehen aus wie glatzköpfige Engländer. Der eigentümliche Ausdruck der Figuren und Glyphen, ihre Andersartigkeit, ihre Fremdheit, kommt nirgends zum Vorschein. Offenbar ist es gar nicht so einfach, selbst die äußerlichsten Konturen von etwas wiederzugeben, dessen Bedeutung nicht bekannt ist. Vielleicht ist sogar das Sichtbare, wenn es so fremd ist, gar nicht wahrzunehmen. Der Archäologe Richard Adams hat vorgerechnet, dass die vergangenen 100 Jahre Ausgrabungsarbeiten nur etwa 5% der materiellen Kultur der Maya zu unserer Kenntnis gebracht hat. Unsere Kenntnis der geistigen Kultur der Maya aber habe durch die Archäologie noch nicht einmal 1% des Wissenswerten erschlossen. Der erste und einzige große Einblick in die geistige Welt der Maya durch die Entdeckung von Diego de Landas Bericht schloss auch die Epoche der Pioniere ab. Der letzte Pionier. Brasseur de Bourbourg, 1858. Der schöngeistige Abbé sammelte nicht bildende Kunst, sondern Manuskripte und trug die umfangreichste Bibliothek schriftlicher Zeugnisse über die Maya zusammen. Die Pioniere standen der alten Maya-Kultur gegenüber vor allem vor einem Problem: wie abtransportieren. Civilization means transport, sagt Rudyard Kipling.